Das ist wirklich ein wahnsinnig schicker Helm, Prinzessin. Das ist kein normaler Helm, das ist ein Haarkonservator. Da ist mehr Platz drin, damit man sich die Frisur nicht ruiniert. Sehr schön. Ich werde dir ein Rezept für 2 Gratis-Eier ausstellen und du kannst sie dir abholen, wann immer du willst.